Hans habe, so berichtet Heim, habe stets in dem fast quäkenden Ton seiner ungarischen Muttersprache verkündet: Die Wahrheit, immer die Wahrheit, Sergeant, auch wenn sie im Moment gegen uns spricht. Glaubwürdig bleiben, darum geht es, denn morgen ist die Wahrheit wieder auf unserer Seite. Und dann werden wir diese Glaubwürdigkeit brauchen. Ob die Zusammenarbeit so konfliktfrei verlief, wie sie Heim in seinen Lebenserinnerungen beschreibt, ist fraglich. Denn beide waren in ihren politischen Überzeugungen weit voneinander entfernt. Nur der Kampf gegen Hitler und den Nationalsozialismus einte sie. Heim stand der Kommunistischen Partei der USA nahe. Nach dem Krieg war er einer der wichtigsten und engagiertesten Schriftsteller in der DDR. Für die PDS, die Nachfolgepartei der SED, zog er als Parteiloser 1994 in den Deutschen Bundestag ein. Dafür wurde er heftig kritisiert. Hans Habe dagegen gründete in den westlichen Besatzungszonen im Auftrag der Amerikaner eine ganze Reihe von Tageszeitungen und zählte zu den einflussreichsten konservativen Publizisten in der frühen Bundesrepublik. Die Sendungen, die Habe, Heim und ihre Kollegen unter enormem Zeitdruck erstellten, muten erstaunlich modern an. Offenbar hatten die unerfahrenen Radiomacher von der BBC gelernt. Der Einsatz von verschiedenen Stimmen, von Originaltönen, Interviews und Reportagen machte die Programme abwechslungsreich. Heim schrieb für die beiden täglichen Sendungen »The Story of the Day« und die »Frontpostshow«. Etwa 2000 Manuskriptseiten von ihm haben sich erhalten. Außerdem stand er für Sondersendungen zur Verfügung und beteiligte sich an Reihen, bei denen angebliche amerikanische Soldaten in lockerem Ton zu den deutschen Lanzern sprachen. Ich weiß nicht, wer den Corporal Tom Jones erfand, wahrscheinlich Habe. Es mag aber auch Richard Hanser gewesen sein, ein Theologe aus Wisconsin, den wir seines dicken amerikanischen Akzents und seiner vertrauenserweckenden Stimme wegen als Sprecher benutzten. Tom Jones sprach als GI zu einem gegenüberliegenden Lanzer und erzählte ihm, was Sache war. Zum Schluss musste er dann immer einen Witz herausrücken. Was haben uns diese Witze für Kopfzerbrechen gemacht? Tom Jones gesellte sich bald ein Oberst Thompson hinzu. In Wirklichkeit hieß er Maurice Bishop und war Professor für romanische Sprachen an der Universität Cornell. Murray Bishop brachte den ruhig autoritativen Ton mit, leicht amerikanisch gefärbt, um als höherer US-Offizier den deutschen Offizieren drüben die für sie gewöhnlich recht ungünstige militärische Lage zu erläutern. Habe, der sich insgeheim für einen großen Strategen hielt, schrieb den Oberst Thompson meistens selber, aber ein paar Mal durfte ich mich an ihm versuchen. So zum Beispiel am 2. Februar 1945. Eine Tonaufnahme hat sich nicht erhalten, aber der Text von Heim. Darin berichtet der angebliche Colonel Thompson von dem Gespräch mit einem französischen General über die Frage, ob Berlin gegen die sowjetischen Truppen verteidigt werden könne. Der General trank einen Schluck Wein. Dann sagte er: »Mein Freund, Sie müssen wissen, dass es zwei Arten von Verteidigung gibt. Erstens eine statische Verteidigung, bei der man hinter einem Wall sitzt. Es gibt keinen natürlichen Wall, keine natürliche Verteidigungslinie östlich von Berlin. Die Oder ist weder breit noch mächtig genug, um eine natürliche Verteidigungslinie zu bilden. Außerdem ist sie von den Russen bereits an mehreren Stellen überschritten worden. Die zweite Art der Verteidigung ist eine aktive Verteidigung, durch Gegenangriff. Aber zu derartigen Gegenangriffen gegen die ungeheure Macht der Russen brauchten die Deutschen selber ungeheure Massen. Und wo können diese herkommen? Doch nicht aus dem Westen, wo die Amerikaner und Engländer bereit sind, an jeder schwachen Stelle der Front durchzustoßen. Es ist wie auf dem Schachbrett. Alles, was die Deutschen noch tun können, ist, das Spiel aufzugeben. Die Alliierten haben alle wichtigen Figuren und sie haben sie in den richtigen Positionen. Die Deutschen haben nur ein paar Bauern übrig und diese Bauern sind blockiert. Deutschland kann nicht gewinnen. Es kann noch ein paar Züge machen und seine letzten Bauern opfern.« So sprach mein Freund, der General.